Jetzt die zweite Hälfte, Marktwirtschaft, was sagt sie denn? Was sagt sie denn über das Produzieren und seinen Zweck? Nun, Markt ist kein Ort, kein Marktplatz, sondern Markt ist der Umstand, dass alle Produkte Waren sind. Dass also jeder, der was herstellt, die Sache für sich zu einer ökonomisch sinnvollen Operation nur dadurch macht, dass er einen Käufer findet, der ihm Geld dafür gibt. Das ist Markt. Insofern ist Marktwirtschaft eine die unterstellte Arbeitsteilung. Völlig klar. Ohne dass jeder was anders produziert, gibt es keine Marktwirtschaft. Also bei den berühmten Subsistenzbauern, da braucht es keinen Markt. Die haben einfach untereinander nichts miteinander zu tun. In der Marktwirtschaft produziert jeder für den anderen. Aber die Befriedigung des Bedürfnisses des anderen ist keinem Zweck. Sehr merkwürdige Form der Arbeitsteilung. Jeder produziert fürs Bedürfnis des anderen und dabei nur für sich selber. Das Bedürfnis des anderen ist vonnöten. Es ist aber nicht der Zweck der Produktion. Ich stelle die Schuhe her, die andere brauchen, damit sie Schuhe haben. Sondern das Bedürfnis des anderen ist die Schwäche, bei der er gepackt wird. Dass der Konsument meine Ware braucht, ist mein Hebel an ihm, ihm Geld aus der Tasche zu ziehen. Und jeder hat das Bedürfnis, mit seiner Ware, die er herstellt oder die er zu verkaufen hat, für viele ist es ja bloß, dass sie sich selber verkaufen oder ihre Arbeitszeit verkaufen. Mit seiner Ware, die er herstellt, möglichst viel Geld zu kassieren. Insofern ist die Herstellung der Güter, und da muss man sich mal zurückerinnern an die Volkswirtschaftslehre. Die Volkswirtschaftslehre sagt, der Zweck jeder Wirtschaftsweise ist die Herstellung nützlicher Güter. Der allererste, die allererste, allerabstrakteste Entdeckung über unsere Wirtschaftsweise ist, die Herstellung nützlicher Güter ist nicht der Zweck, sondern das Mittel. Für jedes Wirtschaftsmitglied der Wirtschaftsgemeinschaft, für jedes Wirtschaftssubjekt ist die Herstellung nützlicher Güter nicht der Zweck, sondern der Hebel, das Instrument. Und der Zweck ist der Erwerb von Geld. Was ist Geld in erster Instanz? Geld ist das Kommando über die Warenwelt. Das Instrument, mit dem ich mir die Produktionen aller anderen immerzu zugänglich machen kann. Also ich finde die ganze Überlegung, ich finde alle Argumente, die jetzt da gefallen sind, nicht so verkehrt. Muss ich schon sagen. Ist vielleicht jetzt ein wenig weitläufig geworden, aber ich finde sie alle nicht so verkehrt. Schauen wir mal, dass wir nochmal den Punkt treffen, ja? Dein zentrales Argument war, die Wirtschaftsweise ist deswegen so erfolgreich, weil sie der schlechten Natur des Menschen gerecht wird. Und die anderen Produktionsweisen, das waren alles, gibt ja viele Leute, es gibt in der Literatur auch viele Auskünfte in der Richtung, die haben die Vernunft des Menschen überschätzt. Die haben geglaubt, der ist gescheiter, aber der ist blöder. Also, und so Zeug, gut, so. Jetzt geht's, ja, also dein Argument eben, die schlechte Gesellschaft entspricht der schlechten Natur und ist quasi der passende Deckel auf den Topf. Jetzt hat es Gegenargumente gegeben, ja. Das eine Gegenargument war, was heißt schon erfolgreich? Das war gar kein gewaltfreier wirtschaftlicher Leistungsvergleich, war die eine Richtung. Da war immer eine Gewaltseite im Spiel und der kalte Krieg ist halt eine Chiffre dafür. Ja, und es gibt ja welche sogar, die schließen das zusammen und sagen, na gut, und wer hat denn die besseren Waffen hergebracht? Ja klar, wer konnten wen totrüsten? Also ist der Kapitalismus doch das bessere System, weil er besser andere totrüsten kann. So. interessant ist für mich jetzt, oder ich will auf den Punkt nochmal zurück, du kommst mit einer Antwort, ja, mit quasi der letzten Antwort zu der Debatte, die geht. Und es ist das Argument, ich weiß, der Mensch ist schlecht. Und das gehört richtig hin, das ist richtig, übrigens, in jeder Wissenschaft. Du kannst in die Pädagogik gehen, du kannst in die Ökonomie gehen, du kannst in die Politikwissenschaft gehen. Am Schluss jeder Wissenschaft, und vor allen Dingen, wenn welche sagen, das ist doch nicht vernünftig, das müsste doch nicht sein. Irgendwann kommt das letzte Argument und sagt, es müsste nicht sein, vernünftigerweise, aber der Mensch ist unvernünftig. Und da, unter den Bedingungen, muss es sein. So, jetzt als Hauptgegenargument, wo weißt jetzt du das her, dass der Mensch so blöd ist? Woher? Woher kennst du die Natur des Menschen? So, siehst du, jetzt kommt das Gegenargument. Was? Also, Leute, wir müssen da wegen abkürzen, das Ding, ja? So, meine Gegenfrage hat auf was gezielt. Wo weißt du das her, habe ich gefragt. Das zielt auf folgenden Punkt. Du weißt halt aus der Gesellschaft, die du hier vor dir hast. Wo sollst du das auch sonst her wissen? In der Gesellschaft sind die Leute zu feindlichen Interessen, zu gegensätzlichen Interessen, aber tatsächlich genötigt. Wer ein Privateigentümer ist und am Markt Erfolg haben will, da kommt es gar nicht auf seine Natur und seine Einbildung an und was er sich wünscht und denkt, dann muss er sich gegen andere Anbieter durchsetzen. Das ist nicht eine Frage des Möchtens, sondern das muss er. Jetzt drehst du es rum und sagst, dass er im Markt steht und dass er das jetzt muss. Ja? Das kommt daher, dass der es in seinem Innern immer schon will. Und dann ist es günstig, wenn es in der Form des Markts abläuft und nicht in der Form des Kampfes aller gegen alle. Nur einen anderen Beweis als in unserer Gesellschaft stehen die Menschen in feindlichen Gegensätzen. Einen anderen Beweis dafür hast du gar nicht. Wenn, dann gibt's du hast es ja schon angedeutet, dann gibt's natürlich Beweismittel, die gehen auf andere Gesellschaften, Kain und Abel und in die Anthropologie rein. Ja, wir erforschen. Und der ganze Witz mit der Anthropologie kommt überhaupt bloß davon, weil irgendwer das, was er hier sieht, unbesehen, nämlich ohne weiteres Argument, für notwendig erklären will. Deswegen fängt er an zu sagen, da gehen wir mal auf die Südmolukka und Molukken und schauen uns Naturvölker an. Sonst könnten uns die Naturvölker völlig wurscht sein. Nur weil man beweisen will, das ist die Natur des Menschen. Woher weiß man, dass der Mensch so schlecht ist, denn notwendigerweise so schlecht ist, weil ich der Kapitalismus dazu zwingt? Der Widerspruch liegt doch in was anderes. Wir haben vorhin gesehen, nämlich schlechtes Frauen, der glaubt an die den ganzen Tag. Der ist eines anderes. Gleichzeitig ist doch in sich ein Widerspruch. Der Kapitalismus oder die Marktwirtschaft tut den schlechten Menschen am besten bändigen. Und dann hast du lauter Dinge, wo der Mensch schlecht ist, die im Kapitalismus passieren. Wo werden das Glauben im Kapitalismus gebändigt? Wo werden sein Leid im Kapitalismus gebändigt? Das soll jetzt alles ein Argument dafür sein, dass der Kapitalismus, dass die Marktwirtschaft oder der Kapitalismus eine gute Bändigung von diesen bösen Menschen wäre und es kommt trotzdem zwar da alles miteinander vor. Das ist doch ein Begriff. Das ist zu sagen, was ich nicht richtig zu sagen, was er auch gesagt hat, Es mag schon sein, dass die Menschen alle schlecht sind, aber es liegt am System. Also, stimmt. Will man eher, will man an der Umbringung, ist die Unvernunft, die durch die Gegend läuft, da kann man ja nicht dazu sagen, ja gut, das muss nicht halt hier dran zu gehen, das ist ja nicht von Haus aus. Also gut, die Seite, dass man selber sagt, ich stimme dir zu, der Mensch ist böse, aber nur wegen dem System. Die quält man auch nicht. Also die streichen wir mal. Die andere Seite, dass das ein Zirkelverfahren ist, das möchte ich deswegen nicht gleich weggeschmissen haben, nämlich aus der Betrachtung dieser Gesellschaft wird ein Urteil über, also aus der Betrachtung dieser Gesellschaft und der Gegensätze, die es hier gibt, die werden für Menschen notwendig erklärt, ohne weiteres Argument, indem er einfach die Gegensätze, in denen die Leute stehen, zu ihrer Natur erklärt. Oder zum Ausfluss ihrer Natur erklärt. Das ist eigentlich argumentfrei. Gut, das möchte ich schon festhalten. So, den Widerspruch, der war noch nicht dran, der kommt jetzt. Ja, den hat sie jetzt schon angepackt, genau. Der Widerspruch ist der Reiz noch. Das ist noch ein stärkeres Argument gegen die Auffassung, ist, dass sie ja ein immanenter Widerspruch ist. Genau, und das magst du. Ja, auf der einen Seite behauptet man, der Mensch ist sauber, wenn es dauernd lebendig wird, der Konflikt ist. Auf der anderen Seite soll er doch lebendig werden, das soll die Menschen werden. Und man muss einfach fragen, entweder ist er sauber oder er muss lebendig werden. Beides kann jetzt seine Gutes Unentsprechendes sein. Ist euch das schon mal aufgefallen, der Gedanke? Es ist ein unmittelbarer Widerspruch, auch wie du sprichst, ja? Den kann man auf dich persönlich beziehen. Und du sagst, die Menschen sind blöd. Und dann möchte ich immer als erstes sagen, und gilt das für dich? Du bist blöd. Und du willst nicht vielleicht sagen, na, das lasse ich jetzt. Ja oder nein? Ist wichtig. Wenn ich rausfinde, dass ich was blöd gemacht habe, na, dann sage ich doch, na, das höre ich auf. Und nein, du gar nicht jetzt. Wenn der Mensch aber der ist, der sagt, das ist verkehrt, ich sehe ein, dass das dumm ist. Warum soll man dann sagen, aber ich muss dabei bleiben? Aber zu unserem bürgerlichen Weltbild, zum Weltbild unserer Gesellschaft gehört, dass die Menschen sich gleichzeitig für Idioten halten, also es besser wissen, und gleichzeitig den Glauben pflegen, dass sie es nicht ändern können. Und das ist eine Dummheit. Das müsste nicht sein. Also das ist das wichtigste Argument zu dem Punkt Menschen und Natur. Ja, das ist ein schöner Hinweis darauf. Immer wenn laut gesagt wird. Meinetwegen. Also Leute, hör zu, bremst mal das Ganze mal wieder. Das Ding mit dem Menschenbild ist, da kann man immer und mit einem gewissen Recht immer den Widerspruch dieser beiden Seiten ausreizen. Ja? Ich habe es versucht, es möglichst vom Prinzip her zu sagen, dass da der Widerspruch, der Mensch ist, jeder, der sagt, der Mensch ist dumm, sagt selber, er weiß es besser. Sonst würde er es ja nicht sagen. Und gleichzeitig bleibt man drauf und es muss auch so sein. So, jetzt haben wir darüber geredet, du hast ja auch schon gesagt, okay, in dem Sinn, Menschen Natur, kann man ja festhalten, hast du es erstmal zurückgezogen und gesagt, nein, also klar, wenn sie es einsehen, dass es besser wäre, dann ist nicht so weit her mit der Menschennatur. Halten wir die Seiten mal fest. Der Vorwurf ist also weniger der, dass die Menschen Egoisten sind, sondern und dass sie aufhören sollen, Egoisten zu sein und Altruisten werden sollen. Das in den Alternativen wird immer gedacht. Ich stelle mir auch vor, in den Alternativen hast du es dir zurechtgelegt. Also du stellst dir auch sowas vor wie Sozialismus, hast du jetzt mehrfach gesagt, das wär sowas wie jeder denkt an anderen anstatt an sich. Verstehst du, das ist quasi die Umkehrung des Egoismus-Weltbilds. Ich möchte sagen, das ist nicht der Vorwurf und das ist nicht der Punkt. Das Argument von mir ist, die Menschen sind schlechte Egoisten. Die zweckmäßige Versorgung von sich organisieren sie nicht zweckmäßig. Deswegen müssen sie viel mehr arbeiten, als sie müssten. Deswegen kriegen sie viel weniger raus, als sie könnten. Merkst du, der Vorwurf ist nicht, die sind Egoisten und keine Altruisten. Ich hätte gern, dass sie Altruisten sind. Das ist die Predigt, die kann man in jeder Kirche hören. Das ist nicht meine. Meine Predigt ist, die sind schlechte Egoisten. Ja, also bloß damit der Klarheit herrscht, wo ich hin will, damit du eine Idee kriegst, was gemeint ist und so. Das ist nicht, also gut, weil jetzt schließen wir den Punkt ab. Du hast die Idee mit der Menschennatur aufgebracht. Ich will noch ein paar Sachen, wir müssen ja bis 10 Uhr fertig werden, weil dann geht der Krach los. Ich will noch ein paar Sachen sagen, wenige. Aber zwei oder drei Schritte will ich noch machen über das, was ich bisher gewollt habe. Nämlich die Reihenfolge. Also Marktwirtschaft ist keine Methode, ja, das war die alte erste Hälfte der Diskussion. Sondern in Marktwirtschaft ist schon eine ganze Menge Wirtschaftsweise definiert. Nämlich, es ist eine Wirtschaftsweise, in der geht es um Gelderwerb, in der ist die Produktion der Güter nicht Zweck, sondern Mittel des Gelderwerbs, in der geht es dann um Geld haben. Und einen Übergang will ich noch machen. Wenn es um Gelderwerben geht, dann ist selber produzieren und verkaufen, damit man Geld besitzt, ein schlechter Weg. Da muss man immer das an Arbeit selber neistecken, was man hinterher dem Markt an Geld entzieht. Wir wissen, so geht's ja auch gar nicht. Es ist viel besser, Leute zu kaufen und die arbeiten zu lassen, fremde Arbeit zu organisieren und deren Produkt verkaufen. Das führt zu Ergebnissen. Wenn man dem Markt immer bloß an Geld so viel entziehen kann, wie man ihm selber an persönlicher Arbeit vorher neigesteckt hat, da kommen keine großen Reichtümer zustande. Große Reichtümer kommen zustande, wenn man andere Leute arbeiten lässt und deren Produkt verkauft. Und dann aber ist Effizienz dieses Produktionsprozesses, die kriegt dann ganz andere Eigenschaften, als man sich denkt, wenn man das Wort Effizienz mal so sagt. Effizient ist es dann, also effizient im Sinn des Zweckes, ist es dann vielleicht einmal die Produktivität zu steigern. Also bessere Maschinen zu kaufen. Wofür ist es effizient? Um bezahlte Arbeit zu sparen. Ist es ein Glück? Ja, für den Unternehmer schon. Für den Arbeitnehmer ist es die Entlassung. Dann ist seine Erwerbsquelle kaputt. Effizienz in unserer Gesellschaft ist gegen die Erwerbsquelle dessen, der mit Arbeit, der seine Arbeit verkaufen will, gerichtet. Effizienz in der Produktion ist aber gerade so gut zu erzielen, wenn man nicht die Produktivität steigert, sondern wenn man die Leute einfach schlechter bezahlt. Das ist genauso ein Fall für Effizienz. Wenn nämlich die Kapitaleffizienz oder die Kapitalproduktivität der Maßstab von effizientem Produzieren ist, dann ist schlechter bezahlen, schneller arbeiten lassen, genauso gut wie produktiver arbeiten lassen. Alles ist das Gleiche. Also, an der Stelle darf man überhaupt nicht mitmachen. Na, Effizienz ist doch ein Plus, ist doch was Vernünftiges. Die Effizienz in unserer Gesellschaft besteht darin, dass der Markterfolg umso größer ist, je weniger die Lohnarbeiter von ihrer Arbeit haben. Das ist Effizienz. Also von wegen, dass man da so einfach mitmachen darf, der Markt zwingt zu Effizienz. Ich habe vorhin schon mal am Thema Qualität drüber geredet. Ich wollte aber den Zusammenschluss noch machen. Wenn man anfängt, andere für sich arbeiten zu lassen, ja, dann kommen Gesichtspunkte der Effizienz ins Spiel. Oder dann wird Effizienz nochmal neu definiert. Und dann ist die ganz was anders als Effizienz im Sinn von die konkrete Arbeit möglichst zweckmäßig organisieren. Die konkrete soll immer heißen, die auf die Güter gerichtete Arbeit zweckmäßig organisieren. Kommen ganz andere Gesichtspunkte der Effizienz ins Spiel.